4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik und einem Reim, einem kleinen Vers aus der Welt der Handwerker, den ich hier zu Beginn unbedingt loswerden muss, damit er auch mich endlich verlässt. Auf der Fahrt zu dieser Sendung hatte ich den plötzlich im Kopf. Obwohl ich überhaupt kein Handwerker bin, ich bin eher einer derjenigen, die immer daneben stehen und staunen oder wahlweise, seien wir ehrlich, weniger daneben stehen, wenn handwerkliche Arbeiten gemacht werden, als vielmehr natürlich im Weg. Viele von euch, egal zu welcher Kategorie ihr zählt, werden diesen kleinen Vers kennen. Nicht übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Also plötzlich hatte ich den im Kopf, aber irgendwie leicht verändert. Grübel, Grübel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Womöglich liegt es daran, dass ich langsam beginne zu grübeln, was denn so die Highlights des fast abgelaufenen Jahres 2014 sein könnten, bevor ich dann nicht in der Wand verschwinde, sondern wie wir alle hoffentlich im nächsten Jahr 2015, aber keine Angst, das wird hier keine vorgezogene Silvestershow. Im Grunde will ich nur darauf hinaus, dass ich mich nochmal eines Albums entsonnen habe, das im letzten Jahr 2013 bei mir extrem hoch rangierte, war mein liebstes Album in 2013 und das ist mir irgendwie in die Hände gefallen und möglicherweise der Dübel, die Ursache für all das, was ich bis hierhin erzählt und zuvor auch gedacht habe. Es kommt von dem Amerikaner Ernest Green, der nennt sich Washed Out und heißt Paracosm. Mit Musik aus diesem Album geht's los. Und dann möchte ich weitermachen mit einem bezaubernden Japaner, einem neuen Release, der diesem aus dem letzten Jahr, wie ich finde, ganz gut die Hand reichen kann. Hier kommt zunächst Washed Out. Na, wieso kommt der nicht? Müsste eigentlich. Ja, hier ist er nicht. Versuchen wir es mal hier. Das sieht besser aus. Alles klar. Thank you. bin fest und wild entschlossen, den gerade gehörten Mann hier noch mehrfach in dieser Nacht zum Einsatz zu bringen. Ein japanischer Produzent nennt sich Mushiba in etwas eigentümlicher Schreibweise MUS Punkt oder auch Dot und dann Hiba. White Girl ist sein Album, teilweise sehr flächig, fulminant flächig, teilweise aber auch mit ergreifend nach vorne gehenden Beats, die das Ganze hier und da sogar in eine kräftig hausige Richtung drängen. Während ich das erzähle, kommt hier das französische Trio Principles of Geometry mit einem Track aus der neuen EP Connie. We'll be right back. Das ist eine Formation aus Frankreich, die Principles of Geometry, die im Übrigen auch schon zumindest zwei mir persönlich bekannte Alben gemacht haben, bei denen sie mit einem Bein immer so in der Avantgarde standen, mit dem anderen ganz sicherlich auf dem Dancefloor. Das setzt sich auf dieser EP Connie mit insgesamt 6 Tracks fort, von denen einige eben sehr straight, Four to the Floor produziert sind, unter anderem von The Hacker als Remixer. Dieser hier so ein bisschen balearisch, Pathos, finde ich super heute Abend, erster Advent. Yes. Wir machen weiter mit einem Produzenten aus Kanada. Toboggan heißt er. Nueva Pompeya, seine EP. We'll be right back. Ganz kurz zwischendurch, Ladies and Gentlemen, wir befinden uns hier gerade im, wie könnte ich sagen, Breakbeat-Zauberland, wenn ich diese wunderbare Aufnahme von dem übrigens deutschen Produzenten Frederick Robinson höre, innerhalb derer er freilich als Remixer tätig ist für das Duo Fred V and Graphics. Habe ich einen Fehler gemacht? Entschuldigt bitte. Den kann ich aber korrigieren. Weitere Angaben zu den zuvor gehörten Tracks? Ja, den wollte ich hören. Würde ich gerne gleich machen, nachdem wir hier in eine weitere poetische Form von Breakbeat, Drum and Bass eintauchen. Ein junger britischer Produzent namens Edge mit Musik aus seiner Chemo Texas EP. You're a sicko. so kind you gave back my keys. Oh, I'm so kind you. Oh, I'm so kind you. Oh, I'm so kind you gave back my keys. Oh, I'm so kind you. Oh, I'm so kind you. Kurz vor Schluss versagt die CD, auf der ich diesen Track habe, hier ganz hinten ihren Dienst. Da wollen wir mal ganz schnell den Riegel vorschieben. Aber es wären eh nur noch wenige Sekunden zu spielen gewesen. Großes Ehrenwort. Ich wollte an dieser Stelle eh mal ganz kurz sagen, was ich so in den letzten Minuten gespielt habe. Der zuletzt hier so ein bisschen ins Schlingern geratene Track stammt von einem Produzenten, Never Heard. Meine Recherchen haben ergeben, der kommt aus den Niederlanden, Breach heißt er, mit Verstärkung, Kelis. Und The Key ist der Titel, den wir hier im Remix eines Manchester Produzenten gehört haben, der insbesondere in Köln, aber vermutlich nicht nur dort, einen riesen Fan und Follower hat, durch den ich ihn auch kennengelernt habe. Dub Physics ist ein wirklich großartiger Drum and Bass Produzent, den Heiner Kruse, besser bekannt als The Green Man aus Köln eben, mir vor einigen Jahren dringend ans Herz gelegt hat, als ich Dub Physics nämlich noch nicht kannte. Und Heiner war sogar so nett, mir damals eine ganze Latte von Tracks zusammenzustellen und zu überspielen, aber natürlich nicht den, den gerade gehörten, der ist nämlich brandneu. Ich will mal versuchen zu rekapitulieren, was da noch war. Dieser Edge ist großartig. Das ist so Breakbeat-Kunst, so im Geiste durchaus der 90er Jahre, wie man sie damals auf Labels wie Moving Shadow oder Reinforced nachhören konnte. Eine wunderbare Art von luftigem Drumming, wenn man so will, mit großartigen Gitarren, Flageolettönen vermengt. Das Ganze hat mich hier und da an einen Artist denken lassen, den ich sehr, sehr häufig hier damals gespielt habe. Death Paradox nämlich. Wobei das hier nicht ganz so hallig und düster geraten ist, sondern man konnte das hören, sehr leidvoll, sehr lichthell fixiert. Edge. Und aus Brighton kommt der Mann, Chemotaxis ist seine aktuelle EP, die gleich 5 solch wirklich wunderschöner driftender Tracks aufzuweisen hat. Den Namen Frederick Robinson hatte ich erwähnt, ein deutscher Drum-and-Bass-Produzent, der zu einer ganzen Latte von Remixern zählt, die sich an die Tracks des Duos Fred V and Graphics jetzt heranmachen konnten. Tracks, die nachzuhören sind im Original auf dem in diesem Jahr zu einem früheren Zeitpunkt bereits erschienenen Album der beiden Fred V and Graphics namens Recognize. Jetzt gibt es, wie gesagt, ein ganzes Album voller Remixe. Und ich muss gestehen, da sind richtig gute drauf. Diese Fred V and Graphics habe ich hier und da immer mal gespielt, aber ich kippe jetzt nicht direkt aus den Latschen, wenn ich mal einen Titel von den, also es haut mich nicht alles um. Hier hingegen gute Sachen drauf. Der sehr verspielte von Frederick Robinson zählt sicherlich dazu auf diesem Remix-Album namens Unrecognizable. Und ich überlegte gerade, ob ich es richtig betont habe. Und dann gibt es auch unter anderem noch Chords, eine ganze Menge weiterer Player aus der A-List, die hier vertreten sind. Was habe ich noch gespielt? Deft ist ein Produzent aus Croydon, dem berühmten Londoner Stadtteil, in Klammern Boy George. Dubstep kommt auch aus diesem Stadtteil. Und Deft produziert, wenn man so will, in einem Post-Dubstep-Kontext, nähert sich auf seiner neuen EP wunderschönen ambienten Klängen an. Blue Jasmine heißt sie und erscheint auf einem meiner deutschen Lieblingslabels. Meine Güte, wie oft kommt das hier vor? Aber das ist auch gut so. Project Moon Circle, die Crew aus Berlin, veröffentlicht diese neue EP von Deft. Und Toboggan aus Kanada, den Namen hatte ich schon erwähnt. Nueva Pompeia heißt eine EP, die mit sehr schönen Arabesken, einerseits asiatischen, andererseits Sounds im Bereich Beat Science aufzuwarten hat. So viel mal dazu. Jetzt müsste ich hier eigentlich noch ein paar Sätze an, das mache ich echt später. Mark Barrett ist ein Mann, der mir in diesem Jahr echt imponiert hat. Ein Brite, der, so scheint es mehr und mehr, zahlreiche Legenden um seine Person spinnt, die unter anderem besagen, dass er das Label International Feel in Uruguay gestartet hat, mittlerweile angeblich wieder in England lebt. Er hat ein großartiges Album, Sketches from an Island, sehr psychedelisch, balearisch, in diesem Jahr veröffentlicht und behauptet nun, einen Australier entdeckt zu haben mit dem Namen Len Leish. Und da hat er irgendwie in Paris eine Kassette gefunden, hatte einen Freund in Australien, hat ihm gesagt, du such mal einen Typen namens Len Leish. Das klappte natürlich auf Anhieb. Wir wissen ja, Australien erstens nicht sonderlich groß, zweitens lebt da kaum jemand. Dann hat er diesen Len Leish kontaktiert und er hat für ihn, für Mark Barrett und sein Label International Feel angeblich ein neues Album produziert. Music for Forests, Musik für Wälder. Mein Verdacht, Mark Barrett steckt selber dahinter. Ich hoffe, das ist zu hören, ein paar Vögel. Das Rauschen eines Baches. Es bleibt nicht dabei, ich kann das ankündigen. 4. Ganz kurz, was habe ich da eben gespielt? Einen Artist zu guter Letzt, der nun wirklich aus Australien kommt, Didi Dumbo nämlich. Tropical Oceans, eine großartig verblasene, bluesige Nummer. Ich weiß ja wohl, ich habe sie bei Gelegenheit schon mal gespielt. Und beim Stöbern im Internet bezüglich seiner Biografie und anderer Dinge festgestellt, dass er am 14. Dezember im Rahmen einer ganzen Reihe von Auftritten in Australien mit einer Band gemeinsam spielt, die auf den Namen hört, The Band Who Knew Too Much, die Band, die zu viel wusste. Was muss passiert sein, damit man sich als Musiker einen solchen dubiosen, mysteriösen Namen gibt? Darüber grüble ich schon die ganze Zeit nach, seit Wochen. Es ist eine Zeit zum Grübeln. Ich sagte ja eingangs der Sendung, Grübel, Grübel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Also eigentlich heißt es nicht übel, sprach der Dübel, aber ganz schön übel übrigens, dass ich ein paar Tonträger zu Hause liegen gelassen habe, wie ich eben feststellte, sodass ich also heute schon weiß, was ich nächste Woche spielen werde. Ich bedauere das. Aber Drama ist es nicht. Es gibt durchaus Nutznießer. Ich wollte heute mal zumindest einen oder zwei Tracks des britischen Produzenten Dee Bridge spielen. Es kann jetzt gut sein, dass aus diesen ein oder zwei gleich drei oder vier Tracks werden, ohne dass wir hier einen spürbaren Qualitätsverlust empfinden werden. Das kann ich vorwegnehmen. Das Ganze knüpft sich an ein Problem, das ich vielleicht mal ganz kurz benennen darf. An dieser Stelle kann ich ja vielleicht mal mehr als die üblichen drei Sätze sagen. Dann rollen wir gleich hier musikalisch wieder schön weiter. In den letzten Monaten sind in England einige Shops, Internet-Shops, schlicht und ergreifend pleite gegangen. Es ist gar nicht mehr so leicht, englische Clubmusik im Netz aus Shops zu saugen, zu beziehen, die ihren Sitz eben in England haben. Da hat es irgendwelche Probleme gegeben. Es gab da einen super smarten Zusammenschluss von über 30 Labels. Surus, C-O-U-K, die Seite ist platt, da ist was schiefgelaufen. Am Ende werden es finanzielle Probleme sein. Auch Chemical scheint am Ende zu sein. Ich kenne eine Reihe von Leuten, die dort gekauft haben. Ich hatte mal 2 Monate dort nicht gekauft und musste zuletzt feststellen, irgendwie tut sich da auch nichts mehr. Es ist also nicht leicht geworden. Jetzt müssen Leute wie ich nehme an, ich bin da nicht der Einzige, auf die Seiten der konkreten Labels gehen, die natürlich längst reagiert haben und jetzt, sofern sie das nicht schon zuvor getan haben, ihre Veröffentlichungen eben direkt von der Labelseite aus verkaufen, wahlweise digital oder aber physikalisch. Und natürlich bin ich da auch im Reich von Dee Bridge gelandet, auf Exit Records eben, aber auch auf einem neuen Unterlabel, von dem wir hier gleich, Pleasure District heißt es, von dem wir hier gleich ein paar Tracks hören werden. So, jetzt bin ich auch langsam durch hier und möchte weitermachen mit dem Duo Lucas C. and Brigante zusammen mit der ehemaligen Moloko-Sängerin Roisin Murphy, die sich des Öfteren für House-Tunes einvernehmen lässt. Invisions heißt der Titel, der insgesamt 3. Coming out. 4. Ein, zwei Sätze mehr gleich zum Sheffield-Label Bad Taste, aus dessen 5-Jahres-Compilation ich hier gerade einen Titel gespielt habe. Vorhang auf für Dee Bridge. Ich nannte seinen Namen eben. insgesamt 3 Tracks, denen ich einen weiteren von Om Unit aus dessen neuem Album Inversion folgen lassen möchte. 3 Tracks, die ich hier im Moment mal unter das Stichwort D-Bridge und Pleasure District, das neu gegründete Label, fassen möchte. Aber da kommt gleich noch ein weiterer Name zu, der von Kid Drama. Da hat Om Unit mir einen Streich gespielt auf die letzte Sekunde. Bis hierhin wollte ich mal sagen, nachdem wir ihn, Om Unit, den Briten gehört haben mit einem weiteren Track aus seinem insgesamt 8 Titel umfassenden 9 Album Inversion, das auf Goldies Metalheads Label erschienen ist und unter anderem auch deshalb ungewöhnlich ist, weil Goldie hier insbesondere seine, ich sag jetzt einfach mal sattsam bekannten, majestätischen Jason Strings aus den Archiven geholt hat. Er hat eine ganze Menge davon und Om Unit mit diesen Arbeiten ließ. Die Beats natürlich, die Beat Science, die Beat Wissenschaft stammt von Om Unit. Und das eint ihn gewissermaßen mit Darren White, so heißt der bürgerlich, D-Bridge, den ich zuvor mit insgesamt 3 Aufnahmen gespielt habe. Ich will versuchen, die lange Geschichte kurz zu schneiden, to cut a long story short. D-Bridge war früher, man will das kaum glauben, Mitglied einer 4-köpfigen Drum-and-Bass-Band, muss man direkt sagen, Bad Company. Die konntest du wirklich nur zur absoluten Peak-Time spielen. Das war eine Knüppelei vor dem Herrn, die man heute sich gar nicht mehr vorstellen kann, wenn man die beruhigten, diese Soundtrack-artigen Tracks hört, die Darren White alias D-Bridge nun seit einigen Jahren schon produziert, nicht selten auf seinem eigenen Label Exit Records oder aber auch auf anderen Labels. Er gehört längst zu den Produzenten, die gewissermaßen den Rahmen klassischer Drum and Bass Tracks längst verlassen haben. Ebenso wie sein Partner, ich erwähnte den Namen, Kit Drammer, ehemals die Hälfte des Drum and Bass Duos Instrumental, der als John Convex auch schon Titel gemacht hat mit geradem Beat, unter anderem auf dem Label von Martin Dykers. Das sind viel gefragte Leute. Die beiden, Kid Drama und D-Bridge, haben sich zusammengetan, schon vor längerer Zeit, um so etwas wie eine Podcast-Reihe zu veröffentlichen unter dem Namen Hard Drive. Erschienen eigene Stücke, Mixe und so weiter und so fort. Und sie haben jetzt diesen Namen Hard Drive übernommen, um gemeinsam unter diesem Namen, unter diesem Dach gewissermaßen Titel zu produzieren. Und 3 habe ich gespielt, die allesamt in diesem Herbst erschienen sind, auf einem eigens dafür neu ins Leben gerufenen Label, das heißt Pleasure District, also Vergnügungsviertel. Ich muss ja nicht näher erläutern, was damit gemeint ist. Und 3 Veröffentlichungen gibt es davon, Hard Drive. Ich habe jeweils von der ersten bis insgesamt zur dritten Titel gespielt. So viel mal dazu, Tracks, die so, wie ich hoffe und denke, geeignet sind, so eine Art Kopfkino loszulösen, quer durch die Geschichte der Menschheit, von frühesten Höhlenerlebnissen an bis zu Star Wars Variationen der urpersönlichen Art. Also ich zumindest kann auf solche Sachen immer ganz gut abgehen. So, wir hatten Metalheads erwähnt. Eine weitere jüngere Aufnahme von diesem Label stammt von einem Typen namens Frisky. Ich finde die so gut, dass ich die an dieser Stelle auch mal spielen möchte, auch auf die Gefahr, dass Breakbeats hier vielleicht an diesem Sonntag Ende November ein wenig Überhand nehmen. Bitte seht mir das nach. Wir werden auch wieder andere Zeiten erleben. Frisky aus seiner Speculate EP, die vor einigen Wochen bei Metalheads erschienen ist. Ein wunderbarer, schöner, sphärischer Stepper von Frisky Autumn heißt dieser Titel, findet sich auf seiner Speculate EP. Wenn wir schon knietief in diesem Style sind, sei an Bristols Besten, Bristols Finest, erinnert Ronnie Size. Ich werde nie vergessen, wie Herbert Grönemeyer in einer Show von Harald Schmidt saß, damals seinen Wohnsitz gerade nach England verlagert hatte und der Showmaster Harald Schmidt den Herbert Grönemeyer so etwas spitzzüngig, wie er das ja sehr gut kann, fragte, was hörst du denn jetzt für Musik? Und Herbert Grönemeyer antwortete, wie aus der Pistole geschossen, Ronnie Size mit einem S, das so scharf war, das krieg ich hier nicht hin. Weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe es schon mehrfach versucht. Also Ronnie Size jedenfalls, der hatte damals bei einigen Aufnahmen, insbesondere auf seinem Debütalbum, eine großartige Sängerin an seiner Seite, Honor Lee, viele werden sie noch kennen, die jetzt plötzlich wieder auftaucht mit einem neuen Produzenten an ihrer Hand, M-So und der Revolution EP. Und ehrlich, die vier Tracks darauf sind richtig gut. Honor Lee. There are so many things I want to feel in our way. For you. How many times have I lost all these years, but it stayed with you. You were beating my heart. Oh, you thrill me. pick up the pieces and put them all back. 'Cause I'm certain that you'd do the same for me. Hier, Ladies and Gentlemen, dies eine Affäre aus Neuseeland. Conquered Dawn zusammen mit einer Frau, die... die vor einer ganzen Reihe von Jahren ihrerseits sowohl als Vokalistin wie auch als Produzentin bekannt geworden ist. Tali nämlich. Conquered Dawn featuring Tali, gerade gehört Falling Down aus der The Fuzz EP. Ich sage das, während hier Mind Vortex anrückt, Titeltrack der EP Colors. Bis gleich. 1 live 4. So, und damit herzlich willkommen zum dritten Drittel, wenn man so will, dieser Sendung am späten Sonntagabend beziehungsweise in früher Montagnacht. Einer Sendung, ich habe es bereits an einer Stelle mal eher nebenbei fallen lassen, anlässlich derer ich im Vorfeld wie auch während der Sendung ein bisschen umplanen musste. Im Vorfeld bedeutet, dass ich heute natürlich eigentlich für ein hochkarätig besetztes 3-Tage-Festival, das Weekend-Festival in Köln, an dieser Stelle berichten wollte. Aber um das zu tun, hätte ich da gewesen sein müssen, was mir an einem Tag verwehrt blieb, weil ich einfach eine Art von Grippe in mir aufsteigen fühlte, die dann doch nicht kam. An den beiden anderen Tagen wollte ich unbedingt vorarbeiten, habe das auch bis tief in die Nacht getan, großes Indianer-Ehrenwort, um den heutigen Sonntag, den gestrigen Sonntag, ich korrigiere, wir sind ja schon im Montag, erstmals seit vielen, vielen Jahren zumindest stundenweise dazu nutzen zu können, ein Fußballspiel zu besuchen. Das habe ich dann letztlich auch getan. Eins in Dortmund, im altehrwürdigen Stadion Rote Erde, mit dem ich, wenn ich das einfach mal bemerken darf, etwas ganz Besonderes verbindet, weil ich als kleiner Junge, als 6-Jähriger, mein erstes höherklassiges Spiel, ich bin im westfälischen Hamm aufgewachsen, mit meinem Onkel Robert eben in jener Roten Erde sehen durfte. Das war 1963, da spielte der BVB in der Roten Erde hoffnungslos voll. Ich glaube, da gingen damals bei solchen Spielen, das war gegen Bayern München, da gingen bestimmt, einige Fachleute werden das wissen, so um die 35.000 bis 40.000 Zuschauer rein, die da heute natürlich längst nicht mehr erlaubt sind. An das Resultat kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch genau, wo ich neben meinem Onkel Robert gesessen habe, und ich verstehe nicht, wie man sowas behalten kann über Jahrzehnte. Wir saßen direkt hinterm Tor in der, ich nenne sie mal Südkurve, obwohl da natürlich auch Aschenbahn und so, aber ist ein sehr schönes Stadion. Spiel war es weniger. Die Amateure der Dortmunder, wo immer über die Profis berichtet wird, die sogenannten Amateure, denen geht's nicht viel besser. Auch die hängen am Tabellenende fest. Heute gab es ein leidliches 1:1 gegen die Adlerträger von Preußen Münster. Naja, wenn die Tabelle so bleibt, dann spielt der große BVB im nächsten Jahr gegen die Arminia aus Bielefeld und gegen die besagten Adlerträger. So kann das gehen. Schauen wir mal. Und dann bin ich nach Hause gekommen und hatte es natürlich ein bisschen eilig. Und dann habe ich tatsächlich 4, 5, vielleicht auch 6 Tonträger, die ich unbedingt spielen wollte, zu Hause liegen gelassen. Und ich überlege ständig, wo in meinem Zimmer könnten die liegen. Eigentlich bin ich da doch sehr sorgfältig. Also mich bringt das um. Ziemlich übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. So, ich bin jetzt erstmal ruhig. Thank you.

go, all things must change and remain. Ladies and Gentlemen, ich mache an dieser Stelle mal einen kurzen Boxenstopp. Nachdem wir eins der vielleicht letzten wirklich richtig guten Alben, zumindest ausschnitthaft natürlich, gehört haben, das uns dieses Jahr noch beehren wird, wo in der verbleibenden Zeit bis zum Heiligen Abend ja jetzt, ohne das hier irgendwie schlecht reden zu wollen, sehr viel Best-of und überhaupt Alben erscheinen, die so ein bisschen in die Vergangenheit gehen, was alles nichts Schlimmes ist. Das hier ist ein brandneues Album. Es kommt von dem Los Angeles-Duo Silk Roads und besticht durch grandios minimal inszenierten Soul und Funk, der wie eine Billardkugel gelegentlich vielleicht mal bei Prince landet, bei Stevie Wonder, bei Curtis Mayfield. Aber man verzeiht diesen beiden das, weil sie, ich wiederhole mich, diesen ureigenen Charme haben, wie das hier gerade in dieser Slow Dancing Deluxe Nummer zu hören war. Davor habe ich einen Mann gespielt namens Deptford Goth, der vor gefühlt 2 Jahren mit einer ersten EP-Album, ich kann mich verdammt nochmal nicht mehr ganz genau erinnern, extrem gute Kritiken einheimste, damals schon breitwandige Keyboards, Synthesizer, verrauschter Gesang so leicht im Hintergrund, sehr soulig das Ganze, so ein bisschen in der Spät-Dubstep-Ära zu sehen. Was diesen Mann von diesjährigen Produzenten, Produzentinnen wie zum Beispiel Sohn oder Banks unterscheidet, das ist, dass er auf seinem neuen Album Songs, das vor kurzem jetzt erschienen ist, die Stücke erneut sehr lose laufen lässt und hier nur sehr flüchtig im Grunde die Kontrolle übernimmt mit seinen Gesangslinien, die den Song nicht so fürchterlich beherrschen. Ich will die beiden anderen Alben überhaupt nicht schlecht machen, aber dieser Deptford Goth, der ist einfach verdammt nochmal richtig gut. Das ist ein sehr, sehr starkes Album. Dann bleibt noch nachzutragen, dass ich begonnen habe, das dritte von insgesamt 3 Dritteln, erneut mit dem japanischen Produzenten Mushiba, dessen Album White Girl unheimlich schöne, flauschige Synthesizer-Keyboard-Geschichten transportiert, sehr chillig. Ein richtig gutes Werk, der Mann weiß auch mit Akkorden umzugehen. Es macht Spaß, ihm zuzuhören. 2 Tracks aus diesem Album habe ich in dieser Nacht gespielt. Und auch der britische Produzent Suplington, den wir danach mit einer im Verlauf sehr kräftigen Hausnummer gehört haben, sieht sich durch Japan, insbesondere Tokio, inspiriert und nennt seine aktuelle EP die Tokyo Reflections EP. So viel mal zu den gerade gehörten Werken, da fehlt noch eins, richtig, ein Isländer, der urplötzlich mit Klavier, mit intimer Stimmung auf uns zukam und einem Lied aus seinem Album, jetzt komme ich natürlich, weil das in isländischer Sprache gehalten ist, ins Stolpern, Inverfi, so will ich es mal aussprechen, einfacher ist der Name, der sich schlicht und ergreifend Obo nennt. Dieser Obo ist kein Unbekannter. Er war auf Tour als Keyboarder und Perkussionist unter anderem mit Sigur Rós und Jonsi und hat jetzt sein eigenes Mini-Album veröffentlicht. 7 Tracks, die so etwas wie eine gespenstische Stille symbolisieren, die wunderbar ausstaffiert sind mit Vibraphonen, Klavier, wie wir das gehört haben. Vielleicht hier und da so ein bisschen von der Stimmung her Leonard Cohen Nick Cave so irgendwo da könnte man es ansiedeln, ohne es natürlich genau getroffen zu haben. Es gibt im Moment, häufen sich Tipps von vielen Leuten für 2015. Was sind die Bands, die vielleicht neu sind, die interessant sein könnten? Mein Tipp, an anderer Stelle schon mal genannt in den letzten Tagen, ist eine Londoner Band. Wenige Tracks nur kenne ich bisher von ihnen. Das Album The Mystery of Woolly Mountain soll in 2015 erscheinen. Die Londoner Band Helmholtz Resonators, die es mir mit einigen Tracks, die so auf der sonnigen Folk-Elektro-Seite sich befinden, bisher sehr angetan hat. Da gibt es insbesondere einen Track aus der Mitte dieses Jahres, Sunshine, den ich hier an dieser Stelle gerne nochmal spielen möchte. Helmholtz Resonators. Musik von der vierköpfigen Band Christabel and the Sea. Haben wir gerade gehört. Where you are, I can't see your face at all. There's no trace of your perfume in my room. As I lie here and think of you, all the stains your polish cannot change upon each broken part of my heart. Is the wear and tear of many years. It seems much later than distance call that never comes. You meant it when you said it. Yes, you meant it when you said it. You were leaving and never coming home. All this time I refused to use my eyes. Preferred to see a fantasy of you and me, just like we used to be. All around, now the props are falling down. They just weren't meant to last. This old mask, it don't suit me now, so I'll take a bow. And it feels much later than me. Your call when the clock out in the hall struck one and then two. And it feels much later than before. I'm still waiting on a long distance call that never comes. You meant it. Yes, you meant it when you said it. You were leaving and never coming home. Never coming home. Never coming home. Never coming home. Never coming home. Kleiner Break an dieser Stelle. Musik von einem Mann, der vieles geschafft hat in seinem Leben, in den vielen Jahren, in denen er als Musiker so gut wie jede Toilette, auch hier in Deutschland, vermutlich bespielt hat, der es aber irgendwie versäumt hat, mal so einen durchschlagenden Nummer 8 oder 9 Hit zu haben. Greg Cartwright ist der Verantwortliche für die gerade gehörte Nummer, die wirklich ein fantastisches Beispiel von wunderbarem Country Soul ist. Das sind so Alben, man muss da gelegentlich eine Lanze für brechen und ich will das hier tun. Seine Formation ist Raining Sound und hat vor kurzem ihr neues Album vorgelegt, Shattered, auf dem amerikanischen Merge Records Label. Greg Cartwright ist vermutlich einigen wesentlich geläufiger als Mitglied und meiner Erinnerung nach sogar als Kopf, der wesentlich härter, rougher und stärker im Garage-Style operierenden Oblivions, die damals nach meiner Erinnerung auf dem ruhmreichen Crypt-Label waren. Und oh meine Güte, da konnte man aber echt pogen, wenn die auf die Bühne kamen. Greg Cartwright mit seiner Formation Raining Sound. Er hat schon mal ein Album gemacht, das ist aber schon einige Jahre her. Shattered ist so ein Ding, das mir richtig gut gefällt und auch als Einladung taucht, um jetzt mal richtig traditionell zu werden. Ich möchte das tun mit einem Mann, dessen Album Madman bereits im September erschien, zu einer Zeit, wo ich ein bisschen Ferien machte. Irgendwann hatte ich eine Single von ihm gehört, die gefiel mir so großartig, dass ich mir dachte, also dieses Album, was du da Anfang September ferienbedingt irgendwie verpeilt hast, das möchtest du dir unbedingt besorgen. Ich habe das jetzt getan. Madman heißt es. Wie gesagt, Sean Rowe ist der Mann dahinter, ein Amerikaner, der beeinflusst ist durch die Musik seiner Eltern und durch eigene Recherchen in Sachen zum Beispiel Delta Blues, John Lee Hooker, der aber auch, wenn man ihn befragt, Leute nennt wie R.L. Burnside, auch so ein Mississippi-Haudegen, inzwischen verstorben, die ihrerseits erst angefangen sind, überhaupt mit dem 60., 65. Lebensjahr erstmals ins Studio zu gehen. Eine ganze Reihe von Musikern, R.L. Burnside, viele andere mehr. Naja, das sind so seine Hintergründe. Einen Titel möchte ich spielen aus diesem Album, der zudem zeigt, dass Sean Rowe auch jederzeit in der Lage und willens ist, das Format gewissermaßen zu durchbrechen. Wir werden das gegen Ende des Songs sehr nachhaltig erleben. Wash my song, blue. Take my weighted hands to my desert land. Wash my song, blue. Thunder, hammer, blend. I'm under, can't get clean. I wonder how long. Thunder, can't get clean, I wonder how long. I lay down every night at my best, I'm alright. Way down every light, there's a dark room calling my name. My baby from the cold. Shine my diamond ring. Take my Sotheby. Keep my baby from the cold. Mama, come to me. Set my soldier free. Keep my baby from the cold. I lay down every night. Let my best. I'm all right. There's a dark room calling my name. 4. Die Sendung neigt sich langsam dem Ende entgegen. Anlass für mich, mich zu verabschieden, euch alles Liebe und Gute zu wünschen für die anstehende Woche und vielleicht auch noch kurz zu sagen, was wir da gehört haben. Roots-Musik kann ass-kicking sein. Ich hoffe, auch der gute Philipp Roback, den ich eben gespielt habe mit Cupid's Gun, legt ein Zeugnis davon ab. Sein Beitrag findet sich auf einer super zusammengestellten Compilation des Münchner Tricont-Labels mit dem Titel, der sagt es dann auch schon, Strange and Dangerous Times, fremde und gefährliche Zeiten, Untertitel New American Roots, Real Music for the 21st Century. Hier im Hintergrund, das ist DJ Q, großartiger Garage-Produzent aus Großbritannien mit Musik aus seiner neuen EP Ordinary People. Würde gerne noch ein bisschen Hausmusik aus Hawaii spielen und bedanke mich für deine, eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, alles Liebe, alles Gute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag, das ist dann der 2. Advent, wiederhören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Das hier ist Marasco aus Hawaii, Musik aus seiner Neat EP. Ich bin jetzt raus. Ciao. mind detects mind, son. The mind is time, the mind is space. A horn rush, a bass flush for minds to taste. The mind is time, the mind is space. Okay. Don't stop what you're doing.